Ist es in diesem unterirdischen Gewölbe? Das ist natürlich. Es ist ja so tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Da ist er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Ihr meint es? Nein, nein, er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu unterscheiden. Gott, steh mir bei, wenn er es ist. Hier, unter diesen Trümmern, ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Gib mir die Haue und du stelle dich hierher. Zitterst? Fürchtest du dich? Oh nein, es ist nur so kalt hier. So mache fort. Im Arbeiten wird es schon warm werden. Frisch gegraben, es währt nicht lang, er kommt herein. Es währt nicht lang, er kommt herein. Ihr sollt ja nicht zu klagen haben, ihr sollt gewiss zufrieden sein. Nur holt ich fort, nur frisch gegraben, es währt nicht lang. Er kommt herein. Ihr sollt ja nicht zu doch diesen Stein mir eben. Hab Acht, hab Acht, er hat gebricht. Ich helfe schon, sorgt euch nicht, ich will mir ein wenig geben. Ein wenig noch. Erbaut. Erweicht. Nur etwas noch. Es ist nicht leicht. Nur etwas noch. Es ist nicht leicht. Nur etwas noch. Wurde, musst du es diese Post? Der Tod sei dir. Hauptmann! Sein Gefolge ist schon vor dem Schlosstor! Gelobt sei Gott! Wir kommen, ja, wir kommen augenblicklich! Und Leute mit Fackeln sollen heruntersteigen und den Herrn Gouverneur hinauf begleiten! Es lebt Gott, es kommt der Tod, der Brot, es kommt der Heul, du sollst gerettet sein, du sollst gerettet sein, gerettet sein! Meiner Brust, du wieder nur an meiner Brust, oh, meiner Brust, oh, dann macht dir Gott, dir diese Lust. mich zu euch, ihr Armen, her. Dass ich der Frevel Nachten höre, die allumfangen schwarz und schwer. Nein, nicht länger kniet sklavisch nieder, Tyrannen strenge sei mir fern. Es sucht der Bruder seine Brüder und kann er helfen, hilft er gern. Fort! Nun rede, all Erbarmen, all Erbarmen, erheile diese Paar sich. Dolf Lorestal, der Tod geglaubte, der Edle, der für Wahrheit schritt und Qualen ohne Zahl erlitt. Mein Freund, der Tod geglaubte. Gefesselt, gefesselt, bleich steht ihr vor mir. Ja, Florestal, Florestal, seht ihr hier. Und Leonore, Leonore, Frau entzierte für ich vor, sie kam hierher. Zwei Worte sage, ein Wort, sie kam. Und an mein Tor und trat als Knecht in meine Dienste und tat so brave, treue Dienste, dass ich zum Heidam sie erkor. Und gib mir was an in mein Ohr. Der Unmensch wollte dieser Stunde vollziehen, ein Flores an den Mord vollziehen. Mit ihm, mit uns im nur euer Kommen rief ihn fort, nur euer Kommen, nur euer Kommen, nur euer Kommen rief ihn fort. Geschlafen sei der Bösewicht, der Blut schon dort am Weg, wenn ich mich weit verzogen bin. Schick mit unserem Jubel ein, die